Hadith Nummer 67. Abdurrahman ibn Abi Bakr berichtete von seinem Vater, wie er sich daran erinnerte, als der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, auf seinem Kamel saß, während ein anderer Mensch die Kamelzügel festhielt. Der Prophet fragte: Welcher Tag ist heute? Abdurrahmans Vater sagte: Wir schwiegen, weil wir dachten, er würde dem Tag einen anderen Namen geben. Er aber sagte: Ist heute nicht der Tag des Opferfestes? Wir sagten: Doch. Dann sagte er: Welcher Monat ist dieser? Wir schwiegen, weil wir dachten, er würde dem Monat einen anderen Namen geben. Aber er sagte: Ist dieser nicht Dhul-Hijja? Wir sagten: Doch. Dann sagte er: Wahrlich, euer Blut, eure Güter und eure Ehre sind unter euch genauso unantastbar, wie es heute der Fall ist, an diesem eurem Tag, in diesem eurem Monat, in dieser eurer Ortschaft. Der Anwesende soll dem Abwesenden davon berichten, denn es mag sein, dass der Anwesende einem anderen berichtet, der dies mehr begreift als er selbst.